Okay, Revelation chapter 2. Offenbarung Kapitel 2. Let's pray. Beten wir. Lord, bless these words to our hearts. Herr, segne diese Worte in unserem Herzen. We pray. Darum bitten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, just in light of a review. Zur Wiederholung. We're looking at the seven churches. Wir beschäftigen uns mit den sieben Gemeinden. If you can't see, you can move up a little bit. Wenn ihr nicht sehen könnt, dann kommt bitte and näher. These seven churches und diese sieben Gemeinden represent the time from Acts 1 or Acts 2. Repräsentieren die Zeit von Apostelgeschichte 1 oder 2. From the ascension, then the birth of the church, all the way to the rapture of the church. Von der Himmelfahrt bis zur Entstehung der Gemeinde, bis hin zur Entrückung der Gemeinde. In 1 Corinthians 15, in 1. Korinther 15, in 1 Thessalonians 4, und im 1. Thessalonicher 4, when the church is taken up. Wenn die Gemeinde emporgehoben werden wird. So this is the church age. Das ist das Gemeindezeitalter, das and these seven churches represent seven historical churches. Und diese sieben Gemeinden stehen für sieben historische Gemeinden. They represent seven churches throughout the church age. Sieben Gemeinden, die ganze seven types of churches. Sieben Arten von Kirchengemeinden. Seven kinds of believers. Sieben Arten von Gemeinden. But most interestingly, is they represent seven progressive times in church history. Dass sie auch sieben aufeinanderfolgende Zeiten in der Kirchengeschichte repräsentieren. Church of Ephesus was the apostolic church. Die Gemeinde von Ephesus war die apostolische Gemeinde. It was the serving without joy church. Die Gemeinde, die gedient hat, aber ohne Freude. It was serving you unjoyfully. Sie haben freudlos gedient. And the second church was the suffering church. Die zweite Gemeinde war die leidende Gemeinde. And that actually started from 54 under Caesar. Und sie begann mit im Jahr 54 unter Caesar. And went all the way to 313. Bis zum Jahr 1313. When Constantine lifted all punishment of the church. Als Konstantin jede Bestrafung für die Gemeinde abschaffte. Constantine becomes emperor in 306. Konstantin wurde der Kaiser in 306. And he follows Diocletian, which is the tenth emperor who is persecuting the church. Diocletian, der zehnte Caesar war, der die Gemeinde verfolgte. So we go from Diocletian to Constantine. Constantine. There's a lot of dispute about Constantine. Und es gibt sehr viele Streitigkeiten, wer dieser Some people say he was not a believer. Viele sagen, er sei kein Gläubiger gewesen. But remember that guy Lee Strobel who did the refutation of the Da Vinci Code? Aber erinnert euch an diesen Mann namens Lee Strobel, der den Da Vinci Code widerlegt hat. He is a big fan of Constantine. Er ist ein großer Fan von Konstantin. He said he was an amazing believer. Und er sagt, das war ein großartiger Gläubiger. So he probably could be right. Und er könnte recht haben. So we have the serving without joy church, we have the suffering church. Wir haben die Gemeinde, die ohne Freude gedient hat, und wir haben die leidende Gemeinde. And today we have the we could call it the Und heute befassen wir uns mit der Gemeinde, die wir die the sensual church. Sinnliche Gemeinde nennen könnten. Next week we talk about the superstitious church. Nächste Woche sprechen wir über die abergläubische Gemeinde. So, let's start with Revelation chapter 2. Fangen wir mit Offenbarung Kapitel 2 an. And verse 12. Mit Vers 12. And just before we read it, let's just one more thing. Constantine becomes emperor in 306. Konstantin wird zum Kaiser gekrönt im Jahr 306. He makes Christianity legal. Und er führt er macht das Christentum zu einer legalen Kirche. Actually, he makes it the state religion. Und macht das Christentum sogar zur Staatsreligion. In 325, im Jahr 325, he calls together the Great Council of Nicaea. beruft er das Konzil von Nicea ein. Which is a big dispute about who Jesus is. Und da geht es hauptsächlich um die Streitfrage, wer Jesus ist. And this guy Arius, und ein Mann namens Arius, who his teachings were called the Arian teachings, dessen Lehren die arianischen Lehren genannt werden, is actually the modern day Jehovah's Witness teaching. Heutzutage lehren das die Zeugen Jehovas zum Beispiel. And this dispute goes all the way back to 325. Und dieser Streit nahm im Jahr 325 seinen Ursprung. Was Jesus created or was he always God? Und es ging darum, war Jesus ein geschaffenes Wesen oder war er immer Gott? Konstantin opened up this council. Konstantin hat dieses Konzil eröffnet durch seine Rede. And they debated. Sie haben darüber diskutiert. They declared that Jesus was always God. Und sie haben erklärt, dass Jesus immer Gott war. But this teaching is still here. Aber diese Lehre existiert noch immer. Okay, so with this in mind, before we read the text, so in diesem Sinne, bevor wir den Text lesen, what happens to the suffering church of 300 years? Was passiert mit der Gemeinde, die 300 Jahre lang gelitten hat? When suddenly it becomes the state church. Als sie jetzt plötzlich zur Staatskirche wird. Right? Everybody runs in. Alle wollen jetzt Teil sein. All the pagan priests who were paid. Alle heidnischen Priester, die bezahlt wurden. By the state. Vom Staat. All of a sudden are running to get baptized. Plötzlich laufen sie zur Taufe hin. Because the state's paying us, so I mean, we're doing it for the money. Der Staat zahlt uns, wir machen es fürs Geld. So this time period will go from 313 to 607. Und diese Art von Gemeinde, die dauert jetzt vom Jahre 313 bis 607. Next week we'll study the Church of Thyatira. Nächste Woche werden wir die Gemeinde von Thyatira studieren. Thyatira. And this is when the first Pope will come on the scene. Und da wird der erste Papst die Bühne betreten im Jahr 607. And then it goes into yet another type of Christianity. Und dann kommt es zu einem anderen Typus von Christentum. But you see, we'll see seven stages of the church. Aber wir sehen die sieben Phasen der Gemeinde. From the apostolic to the suffering church. Von der apostolischen zur leidenden Gemeinde. To the sensual church. Zur sinnlichen Gemeinde. And we can pick it up here. Und da machen wir heute weiter. And to the angel of the church of Pergamum write. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe. Now Pergamum was the capital of Asia. Pergamon war die Hauptstadt von Asien. And one who has the sharp two-edged sword says this. Dies sagt der das zweischneidige scharfe Schwert hat. I know where you dwell. Ich weiß, wo du wohnst. Where Satan's throne is. Wo der Thron des Satans ist. So in Asia at that time, Asien, you got to imagine Satan has a throne somewhere on earth. Ihr könnt euch vorstellen, dass Satan irgendwo auf der Erde einen Thron hat. And he moves that throne around. Und diesen Thron, den verlegt er. God knows where his throne is. Und Gott weiß, wo sein Thron ist. And his throne at that time was in this city of Pergamum. Und damals, zu dieser Zeit, war sein Thron in dieser Stadt Pergamon. It was the capital. Sie war die Hauptstadt. Not only of Asia, but it was like the capital of idolatry. Nicht nur von Asien, sondern die Hauptstadt des Götzendienstes. Verse 13, I know where you dwell, where Satan's throne is, and you hold fast my name and did not deny my faith. Vers 13, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist, und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Even in the days of Antipas, my witness. Auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen. My faithful one who was killed among you, where Satan dwells. Der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. So during this time, they held his name. In dieser Zeit haben sie seinen Namen, an seinem Namen Jesus festgehalten. Christ, the Son of God. Jesus Christus, der Sohn Gottes. They fought for it, they kept it. Sie haben für ihn gekämpft, sie haben an ihm festgehalten. The essence of Jesus was not lost. Und das Wesentliche an Jesus ging nicht verloren. Verse 14. Vers 14. But I have a few things against you. Aber ich habe ein weniges gegen dich. Because you have there some who hold the teaching of Balaam. Dass du solche dort hast, welche die Lehre Bileams festhalten. Who kept teaching Balak to put a stumbling block before the sons of Israel to eat things sacrificed to idols and to commit acts of immorality. Der dem Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. And we have a second problem. Und das zweite Problem. Verse 15. Thus you have also some who are in the same way hold the teaching of the Nicolaitans. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Repent therefore, or else I am coming to you quickly, and I will make war against them with the sword of my mouth. Tu nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen mit dem Schwert meines Mundes. Nicolaitans. Die Nikolaiten. Two errors. That crept into the church. Sind in die Gemeinde eingedrungen. And it's pretty self-verständlich. What's the word in English? It's pretty understandable. Und das ist leicht verständlich. Because the teaching of Balaam is the teaching that I serve God for money. Denn die Lehre Bileams ist, ich diene dem Herrn oder Gott für Geld. Balak was the king of the Moabites. Balak war der König der Moabiter. And the Israelites had come into the land. Und die Israeliten waren im Land eingezogen. And Balak was afraid of Israel. Und Balak hatte Angst vor Israel. So he sent messengers in Numbers chapter 22 to Balaam. Und hat im vierten Buch Mose Bileam Kundschafter entgegengeschickt. Tell Balaam that we'll give him anything he wants if he'll curse Israel. Und sie sollten ihm sagen, sag dem Bileam, wir geben ihm alles, was er will, wenn er nur Israel verflucht. And Balaam says to the messengers, you could give me a house full of silver, a house full of gold. Und Bileam sagt zu den Boten, ihr könntet mir ein Haus voll mit Silber oder mit Gold geben. A Mercedes on the side with nice bucket seats. Und noch einen Mercedes dazu mit schönen Sitzen. I won't curse them. No, no. Und ich verfluche sie nicht. But it was in his heart. Just the way he was talking. Aber er hat es schon in seinem Herzen. You give me a house of silver, a house of gold. Das sah man daran, was er gesagt hat. Ihr gebt mir. Even if that house was on the sea. Ihr könnt mir ein Haus aus Silber oder aus Gold geben, selbst wenn es am Meer liegt. And nice terrace, you know. I wouldn't take any of that, you know. Terrasse, ich würde das niemals nehmen. But it was in his heart. Aber er hatte es im Herzen, es zu tun. And he got Israel to intermarry with the Moabites. Und er hat die Israeliten dazu gebracht, dass sie sich mit den Moabitern verheiratet haben. Eventually, the Israelites killed him. Und schließlich haben ihn die Israeliten getötet. They put him to death as a false prophet. Sie haben ihn hingerichtet als einen falschen Prophet. Now, if you look at 2 Peter chapter 2, Peter talks about Balaam. Wenn man sich den zweiten Petrus anschaut im Kapitel 2, da spricht auch der Petrus über Bileam. And this creeps into the church. Und das schleicht sich in der Gemeinde ein. I mean, the church never had anything, right? Die Gemeinde hatte nie irgendetwas. They were always persecuted for 300 years. Sie waren 300 Jahre lang verfolgt worden. From 54, I mean, all the way back to Thessalonians, right? They were persecuted. Schon damals die Thessalonicher. All the way back in the 40s. Und schon even back to Jerusalem in Acts chapter 4. Und sogar damals in Jerusalem in Apostelgeschichte 4. I mean, right 4. From 33 on, they're persecuted. Also schon ab dem Jahr 33 wurden sie verfolgt. All the way to 313. They don't know anything but persecution. Die haben nichts anderes gekannt als Verfolgung. You are not a Christian unless you are a real Christian. Man war kein Christ, außer man war wirklich ein Christ. But suddenly, it's the state religion. Aber plötzlich ist das Christentum Staatsreligion. And there's a lot of benefits to it. Und man zieht sehr viel Nutzen daraus. Okay, so let's look at 2 Peter chapter 2. Schauen wir uns den 2. Petrus Kapitel 2 an. And I would just say that the church was not ready. People were not necessarily ready for it. They'd never seen it before. Und ich glaube, die Gemeinde war nicht notwendigerweise bereit dafür. Sie hatten das vorher noch nie erlebt. Today we've got Bible schools who don't even believe in the Bible. Heutzutage gibt es Bibelschulen, wo man nicht mehr an die Bibel glaubt. They did this survey in Europe. Man hat eine Umfrage gemacht in Europa. Among liberal scholars. Und hat liberale Gelehrte gefragt. They had something like five marbles colors. Und es gab da fünf so Kreise, verschiedenfarbige or Kreise. Maybe it was three. oder vielleicht drei. It was red, something, something, and maybe black. Rot, dann noch zwei und dann schwarz. And I think there was like a green in between or something. In der Mitte war es grün. And they went through the New Testament. Und sie haben das Neue Testament. And every verse that was not could not have been true, they gave it a black. Sie sind eben das ganze Neue Testament durchgegangen und jeden Vers, von dem sie geglaubt haben, dass er nicht wahr war, haben sie schwarz angestrichen. The ones that were not in question, I mean, the ones that were like undecided, were like a middle color. Und von denen sie nicht entschieden haben, ob es richtig oder falsch war, and then haben the sie verses die Farbe that in der Mitte were, gegeben. Could really be true, und die Verse, die ihrer Meinung nach wahr sein könnten, die haben sie rot unterstrichen. I believe it was only five verses in the New Testament they gave a red marble to. Und ich glaube, die haben nur fünf Verse im Neuen Testament rot angestrichen. It was some unbelievable thing. Das war einfach unglaublich. And this is the state now of Christianity. Und das ist jetzt der Zustand, in dem die Christenheit ist. We've got a whole liberal wing of Christianity. Wir haben diesen liberalen Flügel im Christentum. That tears the Bible to pieces. Der die Bibel in der Luft zerreißt. And then you have the church. Und dann hast du die Gemeinde. So, but this is the first exposure to it. Aber damals hat die Gemeinde das zum ersten Mal now, erfahren. In 2 Peter chapter 2 verse 1. Im 2. Petrus Kapitel 2 Vers 1. But false prophets also arose among the people. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk. Just as there will be false teachers among you. Wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, who will secretly introduce destructive heresies, die verderbenbringende Parteiungen heimlich einführen, even denying the master who bought them, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen, bringing swift destruction upon themselves, die ziehen sich selbst schnelles Verderben zu, and many will follow their sensuality. Und viele werden ihren Ausschweifungen folgen. And because of them, the way of truth will be maligned. Um derentwillen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. In their greed, they will exploit you with false words. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten kaufen. Their judgment from long ago is not idle, and their destruction is not asleep. Denen das Gericht seit langem schon nicht zögert, und ihr Verderben schlummert nicht. Skip over to verse 10. And especially those who indulge the flesh in its corrupt desires and despise authority. Besonders aber die, die in befleckender Begierde dem Fleisch nachlaufen und Herrschaft verachten. Daring, self-willed, they do not tremble when they revile angelic majesties. Verwegene Eigenmächtige, sie schrecken nicht davor zurück, Herrlichkeiten zu lästern. Skip to verse 12. But these, like unreasoning animals, born as creatures of instinct, to be captured and killed, reviling where they have no knowledge, will in the destruction of those creatures also be destroyed. Diese aber, wie unvernünftige Tiere, von Natur aus zum Eingefangen werden und Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht kennen, und werden auch in ihrem Verderben umkommen. Suffering wrong as the wages of doing wrong. Wobei sie um den Lohn der Ungerechtigkeit gebracht werden. Now watch. They count it a pleasure to revel in the daytime. Sie halten sogar die Schwelgerei bei Tage für ein Vergnügen. They are stains and blemishes, reveling in their deception as they carouse with you. Schmutz und Schandflecke, die in ihren Betrügereien schwelgen und zusammen mit euch Festessen halten. How many times I've seen guys like look up and down women at church? Wisst ihr, wie oft ich schon Männer gesehen habe, die Frauen in der Gemeinde begehrlich anschauen? But I have seen guys just come in with such a sensual spirit. Ich habe schon Männer gesehen, die mit so einem sinnlichen Geist in die Gemeinde kommen. Like, don't even hide it. It's just very, und die das nicht einmal verbergen wollen. They are there because, look at verse 14. Die sind da aus folgendem Grund, Vers 14. Having eyes full of adultery. Sie haben Augen voller Begierde nach einer Ehebrecherin. And that never cease from sin. Und lassen von der Sünde nicht ab. Eyes full of adultery means you are looking for an opportunity to commit adultery. Augen voll Ehebruch heißt, dass du nach einer Gelegenheit suchst, um Ehebruch zu begehen. You are looking for a contact. Du suchst nach jemandem, den du kennenlernen kannst. You are praying on the church. Und du willst in der Gemeinde eine leichte Beute finden. Exactly. Enticing unstable souls. Indem sie nicht gefestigte Seelen anlocken. Have a heart trained in greed. Sie haben ein in der Habsucht geübtes Herz. Accursed children. Kinder des Fluches. Right? A heart trained in greed. Sie haben ein Herz, das in der Gier geübt ist. Forsaking the right way, they have gone astray, having followed the way of Balaam. Sie sind abgeirrt, da sie den geraden Weg verlassen haben und sind nachgefolgt dem Weg Bileam. The son of Beor, des Sohnes Beors, who loved the wages of unrighteousness. Der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. But he received a rebuke from his own transgression, for a dumb donkey speaking with the voice of a man restrained the madness of the prophet. Aber eine Zurechtweisung der eigenen Gesetzlosigkeit empfing. Ein stummes Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Greed. Habgier. Philippians chapter 2. In Philippa Kapitel 2, verse 21, im Vers 21, Paul says, I'm sending Timothy to you. Da sagt Paulus, ich schicke euch Timotheus. He's really the only one like me. Er ist der Einzige, der einen Sinnes ist mit mir. He says, the rest of them are serving their own interests. Die anderen trachten nur nach ihren eigenen Interessen. He's talking about Christian workers. Und er spricht über christliche Mitarbeiter. They are serving their own interests. Sie dienen ihren eigenen Interessen. And then he adds, und dann fügt er hinzu, and not the interests of Christ. Und nicht den Interessen Christi. Can you imagine? You're serving God, but you're not serving Christ. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr dient Gott, aber ihr dient nicht Christus. You're actually serving yourself. Ihr dient in Wirklichkeit in the name of God. Im Namen Gottes. And this is Balaam. Und so ist der Bileam. And if we look back to our church vision, und wenn wir zurückblicken auf unsere Gemeindevision, of come, grow, zu kommen, go, zu wachsen und hinauszugehen, and then we had purity, und dann haben wir die Reinheit, we had prayer, das Gebet, purity, die Reinheit, and purpose, und die Bestimmung. You really see that the purity is lost here in the spirit of Balaam. Da sieht man, dass die Reinheit verloren geht in diesem Geist Bileams. Because greed is such an impure thing. Denn die Gier ist etwas so Unreines. I'm just doing this for me. Ich mache das nur aus meinen eigenen Interessen. And that's why these three are absolutely important. Und deswegen sind diese drei Dinge so wichtig. It's interesting that then they begin to change the purpose of the church. Es ist interessant, dann haben sie begonnen, die Bestimmung der Gemeinde zu ändern. It was said that Constantine got a vision to conquer the world. Es heißt, dass Konstantin eine Vision gehabt hätte, dass er die Welt erobern sollte. That he had a vision of a cross. Er hatte eine Vision von einem Kreuz. And it's something like, if you serve me, und wenn du mir dienst, then I will give you conquest of the world, something like dann that. Dann werde ich dich die Welt erobern lassen. And then we have the Crusades will follow. Und dann folgten die Kreuzzüge. And the purpose of the church suddenly is to take control of the world. Und plötzlich war die Bestimmung der Gemeinde, dass sie die ganze Welt unter ihre Herrschaft bringt. Now the Nicolaitan error affects our prayer life. Und diese Lehre der Nikolaiten wirkt sich auch auf unser Gebetsleben aus. Because the Nicolaitan heresy, denn diese nikolaitische Irrlehre, is the hierarchy mentality. Ist die Mentalität der Hierarchien. Somebody on top. Einer steht ganz oben. And that person, you have to go through that person to God. Und wenn du zu Gott kommen willst, dann geht das nur über diese Person. There's a clergy. Du hast den Klerus. And there is a big separation between the clergy and the church. Und es gibt eine große Kluft zwischen dem Klerus und der Gemeinde. And there's no way to get through from being in the church to the clergy. Und es gibt keinen Weg davon, wenn du in der Gemeinde bist, dass du zum Klerus durchdringst. Unless you become clergy. Also du wirst selber, just always stays separate. Der Geistlichkeit an. Und die bleiben immer getrennt. And this is, it says this is what the Lord hates. Und es heißt, das ist das, was der Herr hasst. And these people are unaccountable. Und diese Leute, die geben keine Rechenschaft ab. It produces codependence. Und das verursacht Co-Abhängigkeit. Because these people will determine your walk with the Lord. Denn diese Leute bestimmen deinen Wandel mit dem Herrn. And really what it does is it destroys the priesthood. Und das zerstört die Priesterschaft. That each one of us are a part of. Und jeder einzelne von uns gehört zu diesem Priester. That I can hear from the Lord. Dass ich vom Herrn hören I have a walk with God. Ich habe meinen eigenen Wandel and mit no Gott. One under heaven und kein Mensch auf diesem Planeten has any right to judge me. Hat ein Recht, mich über mich zu richten. In Romans 14, verse 4, in Römer 14, Vers 4, I will stand or fall before my own master. Ich werde vor meinem eigenen Herrn stehen oder fallen. I am a priest unto the Lord. Ich bin ein Priester vor dem Herrn. Revelation chapter 1, in Offenbarung Kapitel 5 und 6. 5 und 6. He bought us with his blood. Er hat uns mit seinem Blut and erkauft. Now we are a kingdom of priests. Und jetzt sind wir Könige und Priester. That means I have direct access to the Lord. Das heißt, ich habe direkten Zugang zum Herrn. 24 hours a day. 24 Stunden he am Tag. He is my Father. Er ist mein Vater. And nobody has the right to come along and tell me about my walk with the Lord. Und keiner hat das Recht, daherzukommen und mir etwas vorzuschreiben bezüglich meines Wandels and mit dem Herrn an authority over me und sich Autorität über mich anzumaßen und über mich zu herrschen oder mich zu manipulieren. It says that the Lord hates this. Es steht da, dass der Herr das hasst. He hates this. Er hasst das. Because he's the Lord. Denn er ist der Herr. And he's the Spirit. Und er ist der Geist. And I can pray right to him. Und ich kann direkt zu ihm and I can say, Father, which church should I be in? Und ich kann sagen, Vater, in welche Gemeinde soll ich gehen? What is your plan for me? Was ist dein Plan für mich? Lead me in the way that I should walk, please. Führe mich auf dem Weg, den ich gehen soll, bitte. And everyone who's in our church should be in the church because the Lord has led him. Und jeder, der in unserer Gemeinde ist, sollte da sein, weil der Herr ihn geleitet hat. And any time the Lord says it's time for me to go. Und wenn der Herr sagt, es ist Zeit für dich, dass du woanders hingehst, dann hast du das Recht und das Privileg, das we zu are tun. One big body of Christ in Austria, wir sind ein großer Leib Christi in ganz Europe. Österreich, in Europa. And if the Holy Spirit says, you know, I want to lead you to help that church, und wenn der Heilige Geist zu dir sagt, ich möchte dich leiten, dass du dieser Gemeinde hilfst, you have every right under the Lord to make that decision. Dann hast du jedes Recht vor dem Herrn, diese Entscheidung zu treffen. This doesn't mean we don't get counsel. Das heißt nicht, dass man sich nicht Ratschläge holen sollte. We can get counsel. That's very important. Es ist wichtig, dass man sich beraten lassen because sollte. Because Proverbs 11:14. Denn in Sprüche 11:14. In a multitude of counselors, there's safety. Wenn man viele Ratgeber hat, dann ist man sicher. So, our first counselor is the Word. Unser erster Ratgeber ist das Wort. Then godly counselors. Und dann gottgefällige Seelsorger. Then you have peace with God. Und dann hast du den Frieden Gottes. And then if you're still in question, check with the providence of God. Und wenn du dann noch immer Zweifel hast, dann schau an, was die Vorhersehung Gottes oder die Vorsorge Gottes für dich tut. For example, somebody wants to get married. Zum Beispiel, wenn jemand heiraten you have will. Every right to marry whoever you want to. Du hast jedes Recht, dass du heiratest, wenn immer du auch heiraten willst. In one sense. But the Bible says don't marry an unbeliever. Aber die Bibel sagt, man soll keinen Ungläubigen heiraten. 2 Corinthians 6:14. In 2. Korinther 6:14. It's going to be difficult. Das wird schwer sein. Doesn't mean that if you do, that God forsakes you. Das heißt nicht, wenn du es doch tust, dass Gott dich dann verlassen wird. It's just going to be difficult. Sondern du wirst es einfach nur schwer check haben. With the word. Und schau im Wort nach, was das Wort dazu sagt. If you're not sure what the word says, wenn du nicht sicher bist, was das Wort sagt, check with people who know the word. Dann frage Leute, die das Wort and kennen. Let them show you the word. und lass dir von ihnen zeigen, was das That's Wort sagt. Godly counsel. Das ist gottesfürchtiger Rat. Then you go to God. Dann gehst du zu Gott. Now let's say this: a person says, "Well, you know, I want to marry this guy." Jemand sagt vielleicht, ich möchte diesen Mann heiraten. But you know, he's a nice guy. He just curses God all the time. Und der ist eigentlich ein netter Mensch, aber er verflucht dauernd Gott. But he's handsome and he has a lot of money and. Aber er ist fesch und reich. I love him. Und ich liebe ihn. Something about I just love him. Irgendwas hat er. Ich liebe ihn. Don't do it. Mach es he's nicht. Not God-fearing. Denn er fürchtet nicht Gott. So the person comes back and says, "Well, okay, I'm not going to marry that guy. I found another guy." Und diese Frau sagt sich, nein, den heirate ich nicht. Ich habe jemand anderen gefunden. And okay, okay. Can we meet him? Können wir den einmal kennenlernen? He's in the nursing home. Der ist im Pflegeheim. He's 87 years old. Und er ist 87 How Jahre alt. How old are you? 23. Wie alt bist du? 23. Are you sure you want to do this? Bist du dir sicher, dass du das willst? Well, he's a nice guy. Er ist nett. Are you really sure you want to do this? Bist du ganz sicher, dass du das willst? Oh, he's got a lot of money. Der hat he's got a big Geld. House. Ein großes Haus. Okay. Okay. Look. Schau. Why don't you go pray and ask God for peace? Warum betest du nicht einfach und bittest right. Gott, dass er dir Frieden gibt? Let's say this. The person comes back a third time. Dann nehmen wir an, die Dame kommt zum dritten Mal zurück. And they say, you know, the guy in the nursing home, yeah, you're right, he's a little too old for me. Und sagt, ja, du hast recht gehabt, der Mann im Pflegeheim ist ein bisschen zu alt für mich. But I met another guy. Aber jetzt habe ich noch jemanden kennengelernt. And he's a believer, he fears God. Der ist gläubig, er fürchtet Gott. And I brought him to the church, everybody likes him. Und ich habe ihn in die Gemeinde mitgenommen und alle mögen ihn. Fine. Still doesn't say it's the Lord. In Ordnung, aber muss noch lange nicht vom Herrn sein. Because there's a lot of nice guys. Denn es gibt viele nette Burschen. Just because you meet a Christian nice guy doesn't mean it's your husband. Einfach nur, wenn du einen netten Christen triffst, heißt noch lange nicht, dass er dein now Ehemann you gotta werden go soll. And get peace from God. Jetzt musst du zu Gott gehen und this is, seinen Frieden empfangen. This is where your believer priesthood comes in. Und dafür bist du ein Priester Ask vor God. Gott. Bitte Gott. Colossians 3:15. Frage Gott. In Kolosser 3:15. God is an umpire. Gott ist der Schiedsrichter. In the Greek, he's an umpire. Im Griechischen steht, er ist der Schiedsrichter. God blows a whistle. Und Gott pfeift. In your conscience. In deinem Gewissen. God will give you peace. Gott wird dir Frieden geben. Or he won't give you peace. Oder er wird dir keinen Frieden and geben. If you get peace. Und wenn du diesen Frieden bekommst. And you're still not sure whether it's God's peace. Und wenn du noch immer nicht sicher bist, ob das der Friede von Gott ist. Then go to Providence. Dann schau an, wie das mit der Vorsorge ist. Ask God to show you. Bitte Gott, dass er dir das zeigt. Pray a courageous prayer. Und bete ein mutiges Gebet. Say, God, you know, I love this guy so much. Und sag, Gott, du weißt, ich habe den so lieb. I think I have peace. I think ich glaube, ich habe auch Frieden. But I'm not really sure now. Aber ich bin nicht ganz I have sicher. Peace. Is it your peace? Ist dieser Friede Lord, von dir? In the next 3 months. Ja, in den nächsten 3 Monaten. Open my eyes. Mach mir die Augen auf. Let something happen. Mach, dass etwas passiert. To show me who this guy really is. Dass ich sehe, wer dieser Mann wirklich ist. That's providence. God, step in and do something. Gott, greife ein und mach etwas. And the Nicolaitan teaching doesn't give you this privilege. Und die Lehre der Nikolaiten gibt dir nicht dieses Vorrecht. You don't know anything. Du weißt überhaupt the leadership nichts, knows everything. Sondern die Leitung weiß alles. Everything is dictated to you. Alles wird dir diktiert. And you don't leave the church. Und du darfst die Gemeinde this nicht verlassen. Is the only church. Das ist ja die einzige Gemeinde. The other Gemeinde. Churches don't walk with God. Only we do. Die anderen Gemeinden, die gehen ja nicht Gott, das machen nicht mit Gott, das machen nur wir. It's just too many churches. You know, there's a number of churches that are like that. It's the Nicolaitan attitude is still here in the world. Es gibt sehr viele Gemeinden, die das denken, und diese Einstellung der Nikolaiten, die gibt's noch wirklich hier. It's a spirit of control. Dieser Geist des Beherrschenwollens. It's not a spirit of serving the flock. Sondern und kein Geist des Dienenwollens. So these two spirits came into the church. Und diese zwei Geister sind in der Gemeinde eingedrungen. And we could end first an attack on both of them. Nicolaitan against the prayer life of the priest, of the believer priest. Und zuerst ist die Attacke gegen den, das Gebetsleben und gegen das Priestertum der Gläubigen. And if you look at how it closes in Revelations 2. Und wenn ihr euch anschaut, wie das aufhört in Offenbarung 2. It says, verse 17. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. 17. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. To him who overcomes, wer überwindet, I will give him some hidden manna. Dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. And that means that Christ is going to give you special treats from his word. Und das bedeutet, dass dir Christus einen ganz besonderen Leckerbissen aus seinem Wort geben wird. If you get beyond this nonsense, wenn du über diesen Unsinn hinauswächst, of being greedy and living a selfish Christianity, und dass du ein selbstsüchtiges christliches Leben lebst, just add this word here, self-realization, und du kannst dieses Wort Selbstverwirklichung hier einsetzen, is a form of greed. Das ist eine Art von Gier. You read Oswald Chambers, he talks all about self-realization. Und wenn man Oswald Chambers liest, der redet immer wieder von dieser Selbstverwirklichung. It means I'm doing what I'm doing, das heißt, ich mache, was to realize who I am. Um mich selber zu verwirklichen. I preach to realize how good of a preacher can I become. Ich möchte predigen, um zu erkennen, was für ein guter Prediger ich werden kann. I sing because I want to realize how good of a singer I can become. Ich singe, weil ich erkennen möchte, was für ein guter Sänger ich werden kann. We want to be the best we can be. Wir möchten so gut sein, wie wir nur sein können. When that spirit dominates, aber wenn dieser Geist dann vorherrscht, it's the spirit of Balaam. Das ist dann der Geist Bileams. And that's my motive. Und das ist mein Beweggrund. Everything driving me, alles was mich antreibt, is just to realize my potential. Ist, dass ich mein Potenzial verwirkliche. My spiritual potential. Mein geistliches Potenzial. And it's not serving the church. Und es geht nicht darum, dass ich der Gemeinde diene. So, you know, we have the service and there's a certain mood. Wir haben einen Dienst und da gibt's diese bestimmte Stimmung. And the singer has a song. Und der Sänger singt. But the song that was chosen was a song that was chosen that they could hit every high note they could possibly hit. Und dieses Lied wurde so ausgewählt, dass zeigen kann, wie hoch singen kann. And instead of being sensitive to what God wants for the church, anstatt dass aufmerksam ist, was Gott für die Gemeinde haben will, switching the song, und vielleicht ein anderes Lied nehmen, to minister to the church, um der Gemeinde zu dienen. In their mind, they're thinking, und der denkt sich insgeheim, but I prepared this song. Aber ich habe doch dieses Lied vorbereitet. I worked so hard on hitting that note. Ich habe das so geübt, dass ich diese Note treffe. I wanted everyone to know I could hit those notes. Ich möchte, dass alle wissen, wie hoch ich singen kann. This is the battle in their mind, and they're so angry. Und das ist diese Schlacht in ihren Gedanken. Und this was die sind so wütend. Supposed to be a celebration service. Das hätte ja ein feierlicher Gottesdienst sein sollen. Not this kind of service. Und nicht so. And it's just all about self-realization. Und es geht nur um die Selbstverwirklichung. And you can do that in every aspect of Christian work. Und das kann man in jedem Aspekt des christlichen, I work hard Dienstes machen. Because I want to know how good I can get. Ich arbeite hart, weil ich wissen will, wie gut ich werden it's kann. Not about serving the church. Es geht nicht darum, dass ich der it's, Gemeinde it's not diene. About the welfare of the church. Es geht nicht um das Wohlergehen der Gemeinde. It's about exercising myself. Sondern dass ich mich übe, um mich verwirklichen zu können. I mean, that is important to exercise yourself. Es ist wichtig, dass man übt, um sich to zu verwirklichen. The best you can be. Damit man auch so gut sein kann, wie man nur sein kann. But it can't be your motive. Aber das darf nicht der Beweggrund so werden. Balaam, Nicolaitan. Bileam, die Nikolaiten. If we focus on prayer, purity and purpose, wenn wir uns auf das Gebet und auf die Reinheit und auf die Bestimmung konzentrieren, dann werden wir diesen Dingen nicht folgen. Right? Lord, show me in my heart what is unclean. Herr, zeig mir in meinem Herzen, was da unrein ist. The hidden manna is God speaking to me. Das verborgene Manna bedeutet, dass Gott zu mir spricht. Because I've recognized these and I've rejected them. Weil ich diese Dinge erkannt habe und sie abgelehnt habe. I don't want to live for myself. Ich möchte nicht für mich selber leben. And I'm not into power. Und ich möchte auch diese Macht nicht haben. Ich möchte einfach nur ein Diener sein. Lord, speak to me. Herr, sprich mit mir. And God speaks to us. Und der Herr spricht He promises uns. Und er hat uns versprochen, hidden manna. Let's just, dieses verborgene Manna zu geben. And I will give him a white stone and a new name written on the stone, which no one knows but he who receives it. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Actually, I don't know what that means. Something in heaven. Something. Also ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Irgendwas im Himmel. A white stone? I don't know what it means. Einen weißen Stein. They say it has something to do with forgiveness. Also manche sagen, das hätte etwas mit Vergebung zu tun. When you get to heaven, you get a new name. Wenn du in den Himmel kommst, wirst du einen neuen Namen erhalten. Just leave that out for tonight. Just think about the hidden manna. Machen wir Schluss für heute und denkt einfach nur über dieses verborgene Manna nach. Wenn ihr nach Hause geht und say, God, ich lese die Bibel und sagt, Gott, I want to be pure. Ich möchte rein sein. I want to be in fellowship. Ich möchte Gemeinschaft haben. Speak to me. Sprich mit mir. And God will show you things. God will show you things. Und Gott wird euch Dinge zeigen. Und that Gott he will wird not show sein. Other people. Gott wird dir etwas zeigen, was er nicht den anderen These zeigt. These people never experience hidden manna. Diese Leute haben das verborgene Manna niemals erfahren. They're not in fellowship with Christ. Weil sie keine Gemeinschaft mit Christus haben. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. We want to have ears to hear what the Spirit says. Wir möchten Ohren haben, um zu hören, was der Geist sagt. And when we're tempted to live our lives to realize ourselves. Und wenn wir in Versuchung geraten, unser Leben zum Zweck der Selbstverwirklichung leben zu wollen, und wenn wir dir aus irgendeinem anderen Weggrund heraus dienen, show us when we're selfish, Lord. Zeig uns, wann wir selbstsüchtig sind. And Father, we pray that we would never abdicate our authority before you. Und Vater, wir bitten, dass wir niemals unsere Autorität vor dir aufgeben. We are a priesthood. Wir sind Priester. And no one can manipulate us. Und niemand kann uns manipulieren. Lord Jesus, you gave your life. Herr Jesus, du hast dein Leben gegeben. So that we could stand before you. Damit wir vor dir stehen können. Help us to be faithful in our priesthood. Hilf uns, dass wir treu sind als Priester. Help us to discern your will. Hilf uns, dass wir deinen Willen unterscheiden können. To walk carefully before you. Und dass wir achtsam vor dir wandeln. To hear your voice. Und dass wir deine Stimme hören. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen.